will ich alle Tage dichten, wird mir nie zur Plage dichten, will ich immer wieder Koboldsreime Dichterlieder. Erdbeerbaum ist Koboldsbrauch, Birnenbusch und Apfeltrauch, Wurzelwasser, Wiesenreis, Quarkschelebe und Rindeneis. Quark ist schwer, auf Quark reimt sich fast gar nichts. Dichten will ich alle Tage, dichten wird mir nie zur Plage, dichten will ich immer wieder Koboldsreime, Dichterlieder. Der Affenschweine-Krokophant ist den meisten unbekannt, der Bärenmäuse-Otternschreck rührt nur langsam sich vom Fleck. Der Bärenmäuse-Otternschreck rührt nur langsam sich vom Fleck. Hosenträger ist auch schwer weiter zu dichten, dann nehme ich lieber Rübeneier. Dichten will ich alle Tage, dichten wird mir nie zur Frage, dichten will ich immer wieder Koboldsreime, Dichterlieder. Rübeneier, Käseguss, Felsenmilch sind nur Verdruss, Mehl, Salat und Ziegelsaft, nicht bei allen Freundschaft. Mehl, Salat und Ziegelsaft, nicht bei allen Freundschaft. Uiuiui, das wird ja ein Kilometer langes Gedicht, wenn das so weitergeht. Dichten will ich alle Tage, dichten wird mir nie zur Plage, dichten will ich immer wieder Koboldsreime, Dichterlieder. Giraffen, Schwan und Entenkuh, Tiger, Ratte, Amsel, Gnu, Löwen, Fliege, Ziegenmaus, Drachenwurm, Zitronenlaus. Neben ihm sitzt seine Base auf der schönen Blumenvase. Ui, das reimt sich wunderschön, aber es ist überhaupt kein Sinn drin. Aber dafür ist es von mir ein echtes Popokel-Gedicht, Unsinnsgedicht.